Jesus would come back tomorrow, wenn Jesus morgen wieder käme, how disappointed would you be? Wie enttäuscht wärst du dann? In light of what you have planned in this life. Im Licht dessen, was du da für dein Leben geplant hast. You almost finished medical school. Du warst fast dein Medizinstudium fertig. And he had to come back. Und jetzt musste er vorher wiederkommen. I almost had the cellar finished. Im Keller, er war fast fertig. I bought a piece of property. I was building a house. Ich habe einen Grund gekauft, ein Grundstück, und habe ein Haus bauen wollen. I was getting married next week. Nächste Woche wollte ich heiraten. The next day. Und am nächsten Tag. Or maybe even in that evening. Und dann am selben Abend. How disappointed would you be? Wie enttäuscht wärst du? If everything we do is wrapped up with God. Wenn alles, was wir tun, einfach Gott im Zentrum hat. No matter what we do, we would not be disappointed. Egal was wir tun, wir wären nicht enttäuscht. Even if we were getting married that evening. Selbst wenn du heiraten würdest am selben Abend davor. If our relationship was all about the Lord, we would not be disappointed. Wenn unsere Beziehung sich nur um den Herrn drehen würde, wir wären nicht enttäuscht. The thing that will make me one of the things that make me the happiest when Jesus comes back. Eines der Dinge, die mich da am fröhlichsten oder glücklichsten macht, wenn Jesus wiederkommt, will be all the prisoners in these countries, these Christians like in North Korea. Das wird sein, wenn all die Gefangenen in diesen Ländern wie Nordkorea, 70,000 in North Korea alone, allein in Nordkorea sind 70,000, will suddenly find themselves in the presence of the Lord. Wenn sie sich plötzlich wiederfinden in der Gegenwart des Herrn. So I want you to watch a short video. Ich möchte euch einmal ein kurzes Video zeigen. Many have seen it. Viele kennen es bereits. Just to give you an idea of what it might be like. Um euch einfach eine Vorstellung zu geben, wie das sein kann da. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Pretty frightening, huh? If you knew he was coming tomorrow, are you sure you would be going? Also, wenn du wüsstest, wenn er morgen kommt, bist du dir sicher, dass du da mitgehst? Would any of us be sure? Würde irgendjemand sicher sein? We would be sure in Christ, because he's merciful. Wir sind sicher in Christus, denn er ist barmherzig. But you'd really want to check your heart, right? Aber überprüf dein Herz. Am I ready to go? Bin ich bereit, einfach dahin zu gehen? When he comes, he's going to come in the twinkling of an eye. Wenn er kommt, wird er kommen in einem Augenblick. And a sound of a trumpet. Und bei dem Ertönen einer Posaune. And we that are alive will be in a twinkling of an eye changed. Like und wir, that. Die wir leben, werden in einem Augenblick im Nu verwandelt werden. A lot of viewpoints about this. Da gibt es sehr viele Ansichten darüber. And I would like to unite them tonight. Und möchte sie heute Abend einmal vereinen. In light of the Jewish harvests. Im Lichte der jüdischen Ernte. If we look at the second coming from a Jewish viewpoint. Wenn wir das zweite Kommen aus der jüdischen Sichtweise sieht, just opens the whole thing up. Dann wird plötzlich alles offen und klar. And then you realize that everybody's viewpoint was actually right in a sense. Und dann kannst du erkennen, dass jede Sichtweise in einer Weise schon etwas dran hatte und richtig war. One thing we know for sure, eines wissen wir sicher, that God has not appointed us to experience his wrath. Dass Gott uns nicht dazu bestimmt hat, dass wir seinen Zorn erleben. Let's go to the first slide. Zum ersten Tier. We see this in the prediction of the destruction of Jerusalem in 70 AD. Wir sehen das in der Vorhersage der Zerstörung Jerusalems, die dann in 70 nach Christus stattfand. Jesus said, but when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Wenn ihr Jerusalem von Heerscharen, Armeen umzingelt seht, als dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Next verse. Then those who are in Judea must flee to the mountains. So dass dann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Those who are in the midst of the city must leave. Und die in ihrer Mitte sind, dass sie da raus entweichen. Those who are in the country must not enter the city. Und dass die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Because these are days of vengeance. Denn dies sind Tage der Rache. This is the day of God's wrath. Das ist der Tag von Gottes Rache. And if you listen, God is saying, if you listen to me, I don't want you to be a part of it. Und wenn du mir zuhörst, ich möchte nicht, dass du davon ein Teil bist. What happened? Was ist geschehen? In the year 68, Titus came and surrounded Jerusalem. Im Jahre 68 nach Christi Geburt kam Titus und er hat Jerusalem umzingelt. But then suddenly from Rome there was a message that they were being attacked somewhere else. Dann gab es eine Botschaft aus Rom, dass sie irgendwo anders angegriffen wurden im Römischen Reich. And Titus left. Und Titus zog sich zurück. But 100,000 Christians migrated away from Jerusalem. Aber 100,000 Christen sind dann da aus Jerusalem weggezogen. And they crossed over the Jordan. Über den Jordan hinaus. To Decapolis. Nach Decapolis. A place called Pella. An einen Ort namens Pella. Pella. Titus came back in 70 AD. Titus kam wieder in 70 nach Christus. And what did they do? Was haben sie gemacht? What did the Jews do? Was haben die Juden gemacht? There were 600,000 Jews living around Jerusalem and in Jerusalem. Gab es etwa 600,000 Juden, die in der Gegend von Jerusalem lebten. We could imagine 80 to 100,000 living in Jerusalem, maybe 50,000. Vielleicht waren es 80, vielleicht waren es 100,000, vielleicht waren es auch noch 50,000, die in der Stadt selbst lebten. They did exactly the opposite of what Jesus said not to do. Aber sie taten genau das Gegenteil von dem, was ihnen Jesus geraten hatte. 1.2 million Jews crammed into Jerusalem. 1,2 Millionen Juden, sie drängten sich hinein nach Jerusalem. Exactly the opposite. Genau das Gegenteil. 1.1 million Jews died in a massacre. 1,1 Millionen Juden sind dort gestorben, massakriert worden. And nearly 100,000 were taken into captivity. Und etwa 100,000 sind dann in die Gefangenschaft gezogen. The Christians were gone. Die Christen waren vorher weg. Now go to the next slide. Slide 3. God has not destined us for wrath. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Okay, next slide. Now the rapture is a mystery. Die Entrückung ist ein Geheimnis. We're going to be changed. Wir werden verwandelt werden. The resurrection is not a mystery. Die Auferstehung ist kein Geheimnis. Jesus said in John chapter 5 verse 28. In Johannes Kapitel 5 Vers 28 sagte Jesus, don't marvel. Wundert euch doch nicht, that I say that the Son of Man will speak and those from the graves will come out. Darüber, dass der Sohn des Menschen sprechen wird und die Gräber werden sich öffnen und sie werden hervorkommen. Don't marvel at the resurrection. It's Bitte, coming. Wundert euch doch nicht über die Auferstehung. Sie wird kommen. Of both the evil and good people. Sowohl die Auferstehung der Gerechten als auch die der Ungerechten. But this mystery was different. Aber dies war ein anderes Geheimnis. The mystery was that there were people that were alive that would be transformed in the twinkling of an eye. Das Geheimnis bestand darin, dass da Menschen geben wird, die da lebendig sein werden und im selben Moment, wo sie lebendig sind, werden sie verwandelt werden. Now go to slide 5. Dia 5. Now here's three viewpoints of when this moment will occur. Da gibt es drei Sichtweisen, wann dieser Moment da stattfinden wird. Go to the next slide. At the beginning of what's called the tribulation, wird es sein am Anfang der sogenannten Trübsal, wird da die Entrückung stattfinden. Which I'll explain in a moment. Das werde ich dann bald näher erklären. The second one is in the middle. Das zweite ist, dass diese Entrückung in der Mitte and stattfinden könnte. And the third is at the end. Leute behaupten dies. Und das dritte wäre am Ende. They all have really good arguments. Und für alle gibt es da Argumente, gute Argumente. The weakest argument is that it comes at the end. Und das schwächste Argument ist das, dass am Ende käme. You really have to twist to make this work. Da muss man schon ein bisschen dran rumbasteln und drehen, dass das dann irgendwie so dahin passt. Because I'm not working in the cellar at the moment, I spent a lot of time researching this week. Und da ich nicht im Keller gearbeitet habe, habe ich doch einige Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen und das genau zu studieren. And I looked online. Und ich habe mir dann online verschiedene Sachen good arguments, angeschaut, um einfach gute Argumente zu sammeln. Contrary arguments. Argumente, die einfach Leute haben, die vielleicht eine andere Meinung haben. Here is one half hour, here is one. Da ist so eine halbe Stunde, da ist anderthalb Stunden, da sind 20 Minuten. Zweieinhalb Stunden, das werde ich mir anschauen. So I listen to this guy. Also höre ich mir diesen Mann and an. He's a conference speaker. Er ist ein Konferenzsprecher. He's on the radio in 80 Radio. Different radio programs. In 80 verschiedenen Radioprogrammen. And he was preaching to pastors. Und er predigt zu Pastoren and dort. He was challenging people from churches. You give your pastor this message because there's no rapture before the tribulation. Und er fordert die Leute heraus und sagt, gib diese Botschaft, die ich hier halte, euren Pastoren, denn es gibt keine Entrückung vor der Trübsal. He says, if you're listening, you listen to this to the end. Und wenn ihr das euch anhört, hört es euch bis zum Ende an, sagt er. I say, okay, well, I'm going to listen to the whole thing. Mach ich. I'm going to take notes, everything. Ich werde mir Notizen machen, alles. I even downloaded it and put it in my Movie Maker and made clips. Und ich habe sogar heruntergeladen, das in meinen Movie Maker eingespeichert und dann einen Clip draus gemacht. I want you to see a few clips. Und ich möchte, dass ihr ein paar Ausschnitte draus seht. And I want you to see how difficult it is. Und ich möchte, dass ihr einmal sehen könnt, wie schwer es dann wird. To make two separate events happen at the same time. Wenn da behauptet wird, dass zwei verschiedene Ereignisse irgendwie da zusammenkämen. The coming of Christ for his church. Das Kommen Christi für seine Gemeinde. And the coming of Christ to rule the earth. Und das Kommen Christi, um die Erde zu beherrschen. The coming of Christ for the church and the coming of Christ with the church. Das Kommen Christi für die Gemeinde, das Kommen Now, Christi mit der Gemeinde. I like this guy. I have nothing against him. Also ich mag ihn, aber ich habe nichts gegen ihn. I don't know if he would like me, but I like him. Ich weiß nicht, ob er jetzt mich mögen würde. But a challenge is a challenge. So aber eine Herausforderung, okay. Und die hat er ausgesprochen, so ist eine Herausforderung. Just to listen to about 2 minutes of him. Und schauen wir mal so 2 Minuten ihm zu, hören wir ihm zu. He's going to discuss 1 Thessalonians 4:16. Es geht 1. Thessalonicher 4:17. The Lord himself will descend from heaven. Der Herr selbst wird herabkommen. The Lord himself will descend from heaven. Der Herr selbst, right? Wird herniederkommen vom Himmel. He is coming in the clouds for us. It's very clear. Der Herr selbst wird herniederkommen vom Himmel. Now watch what he has to do to this in order to make it work. Watch. Schau, was er damit macht, damit das dann bei ihm irgendwie geht. Now, when I was setting up for this presentation, I had a choice of 2 different video covers or DVD covers. The one on the left says the truth about the rapture. The one on the right says the truth about the rapture. And it has a picture of people going up in the air towards, the one on the left is going up toward an angel. The one on the right is going up toward Jesus. And I thought, now, that's interesting. Which one do we really go up in? And it made me think. Which one really gathers people for the rapture? So I did a little investigation. All right, right there. He's gonna misapply a verse here. Er verwendet jetzt hier einen Vers, den er eigentlich falsch anwendet. This verse is talking about when Jesus comes back. Dieser Vers spricht davon, wie Jesus wiederkommt. He rules the earth. Und dann die Erde beherrscht. And then he gathers all the people. Er kommt einfach, um seine Herrschaft in Anspruch zu nehmen, und er versammelt alle Menschen. To stand before him. Auf dass sie vor ihm stehen müssen. Matthew chapter 25. In Matthäus Kapitel 25. He gathers the nations before him and he separates the sheep from the goats. Er versammelt die Nationen vor ihm und er trennt die Schafe von den Ziegen. And these people are still mortal. They're not changed. Und das sind immer noch sterbliche Menschen, sie sind nicht verwandelt. And the people who are on his right side, und die zu seiner Rechten sind, will enter into the kingdom. Die werden eintreten in das Königreich. And repopulate the earth. Und dann die Erde wieder bevölkern. For 1,000 years. Für 1,000 Jahre. They don't get changed. Sie werden dabei nicht verwandelt. That's what this is talking about. But watch what happens now. Go ahead. The outermost part of the earth to the outermost part of heaven. In other words, the video cover that is correct is the one that the angels gathered them. Yet, if you're a pre-tribber, what are you taught? Jesus returns in the clouds, and he comes up to get me. Whoops. That's not what the Bible says. That's not what the Bible says. Wow. See, he's really struggling here. Yet, if you're a pre-tribber, what are you taught? Jesus returns in the clouds, and he comes up, actually comes down, to get me. Whoops. That's not what the Bible says, but that's exactly what the Bible says. It's exactly. Wenn du jetzt jemand bist, der an die Entrückung von der Trübsal glaubt, was ist da, was da gelehrt wird? Jesus kommt in den Wolken und er kommt, um mich zu holen. Ups, das ist aber doch nicht, was die Bibel sagt, behauptet er. He's trying to make 2 events that are separate into 1 event. Er versucht, da 2 Ereignisse in ein Ereignis zu vermengen. The Lord himself will descend from heaven. Da steht es doch, dass der Herr selbst, da steht es, herabsteigen wird vom Himmel. But he says, whoops, it doesn't say that, but it exactly sagt, ups, says that. Da steht es doch nicht, sagt go er. Go further, da steht's. In the German too. Im Deutschen, okay. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen. When Jesus returns. Whoa, look. So the correct video cover is the one on the left. So that's the video cover we're going to leave. Now, I don't think that that means that Jesus, when he comes, catches us up. I believe what it's saying, then we which are alive and remain will be awestruck. He's changing it. Jesus returning the clouds. He has to change the text. He has to change the text. Go ahead, and it ends now. Well, the rapture doctrine is going to send thousands, and I hate to say it, maybe even millions of Christians to hell. Incredible, huh? This is why it's so disturbing. Deshalb ist es einfach so regelrecht verstörend. And Paul said, don't let anyone disturb you. Paulus sagt, lasst euch niemanden aus eurer Festigkeit bringen. Why would God send millions of Christians to hell because they were wrong about when they thought he would come? Stellt euch vor, sollten da Millionen von Menschen in die Hölle gehen, weil sie daran verkehrt waren, wann er wiederkommt? Now I want to take you on a little journey in the Bible. Ich möchte euch da ein bisschen auf die Reise mitnehmen in der Bibel. I'll tell you where we're going. Und ich werde euch aber sagen, wo wir hingehen. We're going to look at the second coming from the feasts. Wir werden uns jetzt das zweite Kommen anschauen auf der Grundlage der jüdischen Feste. There's seven. Und da gibt es sieben. But there's three feasts that every male had to be at. Aber da gab es drei Feste, wo jeder männliche Erwachsene sein musste. The Passover. Es war das Passiafest. Pentecost. Das Pfingstfest. And Tabernacles. Und das Laubhüttenfest. Jesus died right on the Passover. Jesus starb direkt beim Passiafest. The Holy Spirit came down at Pentecost, right on Pentecost. Der Heilige Geist kam direkt bei Pfingsten herab. And Tabernacles. Und dann das Laubhüttenfest. Speaks of the kingdom. Der spricht von seinem Reich, was kommt. Now each of these feasts had a harvest. Jedes dieser Feste hat auch eine Ernte. And we know, like in Colossians 2, it says that there were pictures in the Old Testament for New Testament realities. Im Kolosser 2 erkennen wir, dass es Bilder gibt im Alten Testament, die Realitäten vorausschauen lassen, die das Neue Testament betreffen. Hebrews chapter 10. Hebräer Kapitel 10. These pictures in the Old Testament were shadows of New Testament realities. Diese Bilder im Alten Testament waren einfach Vorschatten der Wirklichkeiten, Realitäten des Neuen Testaments. So what we see is the first harvest was the harvest of barley. Was wir sehen können, die erste Ernte war eine Gerstenernte. Second was wheat. Das zweite war Weizen. And the third was grapes. Und das dritte waren Weintrauben. And in each of the harvests had three parts. Und jede dieser Ernten hat dann wieder drei Teile. The first part was you take whatever ripened first and it was called first fruits. Und der erste Teil war der, dass man das nimmt, was zuerst reif wird und dies einfach da einsammelt. So you would mark it. Es würde einfach festgelegt werden. You would bind it. Zusammengebunden werden. And you would take it to the priest. Und das Ganze, diese Erstfrucht, würde zum Priester gebracht werden. That was your first fruit. That was your tithe unto the Lord. Und das war diese Erstfrucht, dein Zehnter, der dem Herrn gehörte. Then the harvest came. Dann kam die Ernte. And you made the main harvest. Und dann wurde die Haupternte eingebracht. The main gathering. Die Haupternte wurde eingebracht. But according to Leviticus, aber gemäß Leviticus, you were not allowed to harvest the four corners. War es nicht erlaubt, dann auch die vier Ecken damit zu nehmen vom You're Feld. Only allowed to make one sweep through. Aber einfach nur einmal durchernten. And leave the rest. Und den Rest einfach stehen lassen. Because then came the third part of the harvest. Und dann kam der dritte Teil der Ernte. Was the gleaning. Das war die Nachlese. And that was for people who were poor, who could go in and just glean all the four corners. And die Nachlese war einfach für die armen Leute, die dann wirklich alles mitnehmen können, bis in die vier Ecken. So there was a first fruit. Es gab also die Erstfrucht. And there was the main harvest. Es gab die Haupternte. Then there was the harvesting of the corners. Und dann die Nachlese bis hinein in die Ecken. And we see this with the coming of Jesus. Und so sehen wir das auch mit dem Kommen Christi. In 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Im 1. Korinther Kapitel 15 Vers 20. It says Jesus is the first fruit from to be raised from the dead. Da können wir sehen, dass Jesus die Erstfrucht ist, indem er da von dem Toten auferweckt wird. I mean, Lazarus came back from the dead. Jesus kam vom Lazarus kam von dem Toten wieder. But he died again. Aber er starb wieder. We're talking about coming from the dead and having an immortal body. Wir sprechen davon, von dem Toten aufzustehen und dein bekleidet zu sein mit einem Auferstehungskleid, der unsterblich ist. Also war Jesus die Erstfrucht von dem Toten. And two verses later, und zwei Verse später, it says, and then we will follow in order. Dann heißt es, dass wir dem folgen werden in einer Ordnung. In its order. in seiner Ordnung. So when Jesus met Mary at the grave, als Jesus dann auf Maria traf am Grab, he said, don't hold on to me. Sagt er, rühr mich nicht an. I have to go to my Father and your Father. Ich muss zu meinem Vater und deinem Vater and my gehen. My God and your God. Meinem Gott und eurem Gott. He had to go and present himself as the first fruit to God. Er musste einfach gehen, um sich selbst als Erstfrucht vor Gott zu präsentieren. This is so cool. Und das ist einfach so cool. Now, when the Lord appears in the clouds, nun, wenn der Herr jetzt wiederkehrt in den Wolken, Paul said, sagt Paulus, I'm going to tell you a mystery. Ich erzähle euch ein Geheimnis. And in 1 Thessalonians, I'm going to explain to you how this works. Und im 1. Thessalonicher werde ich euch erklären, wie es funktioniert. He said, the Lord's going to return in the clouds of the air. Der Herr wird wiederkehren in den Wolken der Luft. And the dead will rise first. Und die Toten werden zuerst auferstehen. There'll be a main harvest. Und so wird da diese Haupternte stattfinden. All the people that have died in Christ. All die Menschen, die in Christus verstorben sind. All the way back to the first, the thief on the cross. Bis zurück zu dem Dieb am Kreuz. Will all appear with Christ in the sky. Sie werden alle erscheinen mit Christus im Himmel. And if we die before he comes, we'll be on that side. Und wenn wir sterben, bevor er kommt, dann werden wir dabei sein. So either we're gonna be surprised, entweder werden wir überrascht werden, or we're gonna be part of the surprise. Oder wir werden ein Teil der Überraschung so sein. So either we're gonna be, our mouths gonna be dropping like, wow! Entweder werden wir da total erstaunt sein, die Kinnlade offen haben, or either we're gonna be holding video cameras. Oder wir werden kommen mit den Videokameras. I gotta video this thing. Das muss ich mir festhalten. We're gonna be on one side or the other side of the party. Entweder sind wir auf der einen oder anderen Seite der Party. Either we're going up or we're coming down. Entweder gehen wir auf oder wir kommen herab. It's gonna be cool. So the dead in Christ are harvest first. Die Toten in Christus, sie sind die erste Ernte. Then after they're harvested. Und nachdem sie da geerntet sind. We are harvested, the four corners of the earth. Wir geerntet. It is so clear, it's so cool. Die vier Ecken der Erde. And we will be with them and with Christ forever. Und wir werden bei ihnen sein mit Christus für immer. This happens before. Das geschieht. Before the 7 years begins. Bevor diese 7 Jahre beginnen. There's another harvest. Und da gibt es noch eine Ernte. The wheat harvest. Die Weizenernte. That comes 50 days after Pentecost, after the Passover. 50 Tage nach dem Passjahr. This is the harvest of the wheat. Und das ist das Einbringen der Weizenernte. Now it's interesting. This happens right in the middle of the 7-year tribulation. Und das passiert inmitten der 7-jährigen Trübsal. And in chapter 14 it talks about it. Und in Kapitel 14 wird davon gesprochen. There's 144,000 Jews from all 12 tribes. Es gibt 144,000 Juden aus allen 12 Stämmen. They appeared in Revelation 7. Die sind zuerst mal erschienen in der Offenbarung Kapitel 7. They are purchased by God. Sie sind von Gott erkauft. And right after they're spoken of, und nachdem sie da erwähnt werden, there are all these people in the next part who all give their lives out of love for Jesus. Es sind das diese ganzen vielen Menschen erwähnt, praktisch die alle aus Liebe ihr Leben Jesus geben. In chapter 7, a great multitude. In Kapitel 7, einfach eine ganze Schar an Leuten. And you Mengen. Get the idea that these are 144,000 evangelists. Und das gibt dann die Vorstellung, dass diese 144,000 wirklich da Evangelisten sind. They are untouchable. They cannot be killed. God has his seal on them. Man kann sie nicht anrühren, man kann sie nicht umbringen, weil Gott sie versiegelt hat. And they are going everywhere. Und sie gehen überall hin. Evangelizing the entire world. Und sie evangelisieren die gesamte Welt. Many people are giving their lives to Christ. Und eine Vielzahl von Menschen gibt da dann praktisch ihr Leben Christus. And they are being killed for it. Und sie werden dafür auch umgebracht. There is a whole multitude of people before the throne of God. Und da sind Massen, die da vor dem Thron Gottes erscheinen. And the angel says, who are these people? Und der Engel fragt, wer sind diese? And the answer was, or angel was asked. Der Engel wurde gefragt. These are those from the great tribulation. Das sind die aus der großen Trübsal kommen. Antwort. There's many of them. Und das sind viele. Now in chapter 14, Kapitel 14, you have the 144,000 with Jesus on the Mount of Olives. Und da befinden sich dann die 144,000 mit Jesus auf dem Ölberg. And then suddenly it says, and now they are before the throne of God in heaven. Und dann plötzlich sind sie vor dem Thron Gottes im Himmel. And then it says that they are the first fruits. Und dann heißt es, dass sie die Erstfrucht sind. Of the second harvest. Der zweiten Ernte. After that, we read in Revelations, which we, it's, let me see, it's slide number 19. Und dann 19, hier 19. We read this. Another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor. Go to the verse before that. Yeah, is that 19? Yeah, this one. Then I looked and behold a white cloud, and sitting on the cloud was one like a son of man. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des Menschen. Having a golden crown on his head. Also der Menschensohn, welcher auf seinem Haupt eine goldene Krone hatte. And a sharp sickle in his hand. Und in seiner Hand eine scharfe Sichel. This has to be Christ. Das muss Christus sein, der Menschensohn. And another angel came out of the temple, crying out with a loud voice to him who sat on the cloud, "Put in your sickle and reap, for the hour to reap has come." Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: "Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen." Because the harvest of the earth is ripe. Denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. And he who sat on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was reaped. Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde geerntet. This is the second harvest. Das ist die zweite Ernte. This parallels the wheat harvest. Und das ist parallel mit der Weizenernte. Now it's so interesting because when you harvest barley, das ist ganz interessant, wenn man da Gerste erntet, you're allowed to pull the barley by its roots. Dann ist es auch möglich, dass man die Gerste praktisch mit den Wurzeln rausreißt. And then when you want to separate the grain from the chaff, wenn man dann aber das dreschen möchte, das heißt also die Körner aus dem Spreu trennen möchte, you take a fork and you throw it in the air. Dann nimmt man eine Forke und wirft es so in die Luft. But when you do it in the wheat, wenn man es aber mit dem Weizen macht, you have to lay it on the ground and run over it. Beim Weizen muss man da drüber fahren, muss mit etwas drüber rollen. With a tribula. That's where we get the word tribulation, the Latin word tribula. Das erscheint mir so etwas wie ein Dreschflegel oder so etwas. It's like a roller that rolls it and crushes it. Also wie wenn man mit einem Dreschflegel oder etwas ähnlichem drüber geht, einfach da rüber rollt. Now in Revelation chapter 14, Offenbarung Kapitel 14. No, before I get there, let's go back to the wheat. So the 144,000 are taken to heaven. Die 144,000, sie werden gen Himmel genommen. And obviously they must have been made immortal because nobody can be taken to heaven as a mortal. Offensichtlich müssen sie da unsterblich geworden sein, weil als Sterbliche können sie nicht in den Himmel gehen. Jesus, I can't breathe. Ich kann nicht atmen, das ist nicht schwer. Kein Problem. Now we can finish. Ich bin noch nicht fertig. Getting a heart attack. Kriegt eine Herzattacke. Okay, wait, forgot. Kleinen Moment, wir haben was vergessen. Okay, ja. You're all immortal. Yes. Now they're in heaven with God. Jetzt sind sie im Himmel mit Gott. Then the main harvest comes. Dann kommt die Haupternte. Jesus is on the cloud, but it doesn't sound like the verses about the rapture in 1 Thessalonians 4. Jesus ist auf dieser Wolke, und das klingt aber nicht so wie diese Stelle in Thessalonicher 4. But it is. Und doch a second harvest. Eine zweite Ernte. Now, nun, what about the gleaning? Was ist jetzt mit der Nachlese? When Jesus comes back in Revelation 19, wenn Jesus wiederkehrt in Offenbarung Kapitel 19, and we have Armageddon, und wir dann Armageddon haben, it says he sends his angels to the furthest corners of the earth, the furthest end of the earth. Dann heißt, dass er seine Engel aussendet an die äußersten Ecken der Erde. In Mark chapter 13 verse 27. In Markus Kapitel 13 Vers 27. To the furthest corners of the earth. An die entferntesten Ecken der Erde und der and Welt. And he reaps his elect. Und er erntet dort seine Auserwählten. This is the third part of the wheat harvest. Und das ist der dritte Teil der Weizenernte. And end of Revelation 14. Am Ende der Offenbarung Kapitel 14. John writes about the third harvest. Der spricht Johannes über die dritte Ernte. The harvest of the grapes. Die Ernte der Weintrauben. And this harvest is called the harvest. It's called the wrath harvest. Das ist eine Zornesernte. The great winepress of God's wrath. Da wird die Weinpresse von Gottes Zorn getreten, die Kelche. It's a harvest of judgment. Es ist eine Ernte des Gerichtes. The first fruit of it. Die Erstfrucht davon. Is mentioned right there. Ist genau dort erwähnt. It says the blood will rise to the horse's bridle. Da wird das Blut bis an die Zügel der Pferde stehen. This is talking about the coming battle of Armageddon. Da spricht es von dem kommenden Schlacht von Armageddon. That's the first fruit of God's wrath there. Da ist die Erstfrucht, die geerntet wird von Gottes Zorn. Then the main harvest comes. Und dann geschieht die Haupternte. Where the nations stand before God. Wo die Nationen vor Gott stehen. And for Jesus in Matthew chapter 25. In Matthäus Kapitel 25. And then the Lord will come with his angels in power. Und dann wird der Herr kommen mit seinen Engeln in Kraft. And he will gather the nations before him like a shepherd gathers his sheep and his goats. Und er wird die Nationen versammeln wie der Hirte praktisch seine Schafe und Ziegen. Yeah. Where's Mary? Go get Mary. Right? That's the main harvest. Das war die Haupternte. And Jesus says, watch this. He says to those on his right. Er sagt zu denen zu seiner Rechten. Enter into my kingdom that was prepared for you from the foundations of the earth. Tretet ein in mein Königreich, was vorbereitet war vor Anbeginn der Welt. Now these are mortals. Das sind Sterbliche. These are not people who have been transformed. Das sind nicht Menschen, die bereits verwandelt wurden. Just like me and you. Die sind sterblich, so wie These du are und ich. People who have survived the 7 years and have come out the other end. Das sind Leute, die diese 7 Jahre der Trübsal überlebt haben und die am Ende da durchgekommen sind. And God's going to separate the remainder. Und Gott wird diesen Überrest da einmal teilen. And he says to those on his right, when I was denen zur Rechten, enter into the kingdom, blessed of my Father. Tretet ein in mein Königreich. Gesegnete meines Vaters. Because when I was hungry, you fed me. Denn als ich hungrig war, habt ihr mich genährt. When I was naked, you clothed me. Als ich nackt war, habt ihr mich bekleidet. When I was sick, you visited me. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. And they said, but when? Wann? And he said, when you did it to the least of these my brethren. Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt. Scholars believe he's talking about the Jews who were persecuted so severely at this time. Und Schriftgelehrte glauben, dass er von den Juden spricht, mit denen er sich identifiziert, die da verfolgt wurden während dieser Zeit. He turns to those on his left. Er wendet sich zu seiner Linken zu. He says, "Depart from me." Und er sagt ihnen, weicht von mir. You cursed ones. Ihr Verfluchten. When I was hungry, als ich hungrig war, you gave me nothing. Hast du mir nichts gegeben. When I was thirsty, you als ich durstig war, gabst du mir nichts. Me. And they said, when? Als ich nackt war, hast du mich nicht bekleidet. When you did it to these, the least of my brethren. Und was du den geringsten meiner Brüder angetan hast. You did it to me. Das hast du mir angetan. Depart from me. Weicht von mir. Now watch. It's interesting how what we believe. Es ist interessant, wie das, was wir glauben, is directly manifested in what we do. Das manifestiert sich auch ganz direkt in dem, was wir tun. It's not a works program, es ist kein Werkeprogramm, but your heart is revealed, aber es offenbart sich dein Herz in, what you do. In dem, was du tust. So these are the three harvests. Das sind diese drei Ernten. I'd like to take you through a few more verses, but maybe ich not möchte too euch nochmal durchnehmen, durchführen durch ein paar weitere Verse. Let's go to, where can we start? Just wait one moment. Okay, I got the right sign here. Let's go to slide 10. Gehen wir zum Dia 10. What's it going to be like after the rapture of the church? Wie wird das sein nach der Entrückung der Gemeinde? How many people in the world today? 7.1 billion. Wie viele Leute leben in der Welt ungefähr? Mögen es vielleicht ein bisschen mehr als 7 Milliarden sein? How many Christians in the world? Wie viele Christen werden in der Welt 2.3 sein? 2.3 billion people say they're Christians. Man schätzt zu 2,3 Milliarden Menschen, die sagen, dass sie Christen sind. 26% of them claim that they're born again. 26% von denen behaupten, dass sie wiedergeboren sind. 2.3 billion is 32% of 7.1. 2,3 Millionen sind 26% von 7,1 Milliarden. 26% of 32% is about 8%. Also 26% von 32% sind 8%. What is 8% of 7.1 8.1 billion. Wie viel sind 8% von 7,1 Milliarden? What is it? About 600 million. There are 600 million people. 600 Millionen? People in the world who claim that they're born again. 600 Millionen behaupten, dass sie wiedergeboren sind. From the 80 million Anglican believers in the world. Von den 80 Millionen anglikanischen Gläubigen. Only 3.5% believe say they're born again. Glauben nur 3,5%. Only 3.5% claim that they're born again. Von diesen 80 Millionen nur 3,5%, dass sie wiedergeboren from sind. From the 1.2 billion Catholics in the world today. Von den 1,2 Milliarden Katholiken in der Welt. 13.7% say they're born again. 13,7%, die behaupten, dass sie wiedergeboren and sind. And I think when a Roman Catholic says he's born again. Und ich glaube, wenn ein römischer Katholik glaubt, dass er wiedergeboren ist und das sagt. I think he is. Und glaube ich sehr wohl, because dass das it's ist. Not in their theology. Weil das eigentlich nicht in ihrer Theologie so and I was one of them. Und ich war einer von ihnen. And to be a born again Roman Catholic is not an easy thing. Und als römisch-katholisch, als wiedergeborener römisch-katholisch zu sein, ist nicht so einfach. When I said I was born again when I was 18 years old. Als ich gesagt habe, dass ich wiedergeboren wurde mit 18 Jahren. I was branded immediately as a Martin Luther. Und wurde ich sofort als Martin Luther gebrandmarkt. My whole family. In meiner ganzen Familie. So that's about 160 million Roman Catholics in this world say they're born again. Das sind etwa 160 Millionen römische Katholiken, die sagen, dass sie wiedergeboren sind. So about 8% of the population. Also etwa 8% der Bevölkerung claim they're born again. Behaupten, dass sie wiedergeboren sind. Now, if you go to the main denominations like the Baptists and all these, who 85% claim they're born again. Wenn man jetzt in andere Denominationen geht wie die Baptisten, sind es vielleicht 85%, die ihre Wiedergeburt behaupten. All these main Christian denominations. In diesen christlichen Denominationen, Hauptdenominationen. You can be sure that those numbers are not realistic. Man kann sicher gehen, dass ihre Zahlen vielleicht auch nicht ganz realistisch. Because being born again is part of the culture. Weil Wiedergeburt zu sein, geboren zu sein, ein Teil der Kultur ist. So, how many? How from 8%? How many could we guess? Also von diesen 8%, wie viel könnten wir da jetzt so annehmen? Let's say half. Vielleicht die Hälfte. So let's say about 5% of the world. Vielleicht sind 5% der Welt. Is born again. Ist wiedergeboren. So when we're gone. Wenn wir weg sind, is anybody going to notice? Wird das irgendwer so bemerken? Is anybody in North Korea going to notice except those, the guards in the prisons? In Nordkorea wird das jemand bemerken, außer den Gefängniswächtern? Now this is a statement from a New Age writer. She's very famous. Jetzt kommt da ein Zitat von einem New Age Schreiberin. Sie ist sehr bekannt. Barbara Martinyak, writer of Bringers of Dawn. Barbara Martinyak, die Dämmerung bringen. Have you ever heard this? Habt ihr jemals davon it's gehört? Like from another planet, I'm telling you. Orbit. I listened to the whole thing two days das Ganze ago. Angehört, gedacht, it's like from another planet. Es kommt irgendwie aus einem anderen Orbit. I was trying to find exactly where this was stated. Ich habe versucht, das herauszufinden, wo das genau. And she says wird. That she's a channeler. She speaks to beings outside of Earth. Sie ist also wie so ein Medium, was so channelt, also Kontakt hat mit außerirdischen Wesen und diese Dinge dann, we wouldn't doubt her. We would just say she's talking to demons. Also wenn wir dann nicht anzweifeln würden, würden wir einfach sagen, sie spricht mit Dämonen. But she said she was told that people who are stopping the harmony of the earth. Sie sagt, da gibt es einmal Menschen, die Harmonie der Erde irgendwie gestört haben. When the time comes that perhaps 200 million people will leave the planet at one time. Und wenn es dann Zeit ist dazu, dann werden 20 Millionen Menschen einfach die Erde verlassen. The New Age already has an explanation for us not being da here. Da ist die Erklärung, die bereits in New Age angebunden ist. Who's going to notice? Wer wird es bemerken? But many people who we had witness to will notice. Aber viele Leute, denen wir Zeugnis gegeben haben, die werden es bemerken. Many people will be happy. Und viele Leute werden glücklich sein. And many people will give their lives to Christ. Und ihr Leben Christus geben. It will be a time. Es wird eine Zeit sein of such tribulation, von solcher Trübsal, that in the first half, you can get rid of that, in the first half, already a half half the population of the world dies. Wenn bereits die Hälfte der Erdbevölkerung sterben wird. That's over 3 billion people die. Das sind so momentan mehr als 3 Milliarden Menschen. And God is bringing judgment on the earth. Und Gott bringt Gericht auf die Erde. And at the same time he's reaping a harvest. Und zur selben Zeit bringt da eine Ernte ein. And people at this time will have to give their life. Und Menschen werden zu dieser Zeit ihr Leben hingeben müssen. The work of the Holy Spirit through the church is taken out of the way. Und das Werk des Heiligen Geistes durch die Gemeinde praktisch, das wird nicht mehr da sein. In 2 Thessalonians chapter 2. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2. It says, he that restrains will be removed. Der da zurückhält, wird entfernt sein. So that the Antichrist, auf dass der Antichrist, who is the world ruler, can have free reign. Der dann der Weltherrscher sein wird, eine freie Regierung hat. Now, I'll just mention one more thing. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen. And then I'll close. Dann werde ich abschließen. In the book of Daniel chapter 9, in dem Buch Daniel Kapitel 9, at the end of the chapter, am Ende des Kapitels, starting with verse 24, beginnen mit dem Vers 24. Yeah. Daniel gives this incredible prophecy. Da gibt Daniel diese unglaubliche Prophezeiung. He basically says there's a countdown for Israel. Da sagt er, es gibt also etwas wie ein Timer, ein Countdown für Israel. And it's 490 years. Und es sind genau 490 Jahre. From the time that a decree goes out to rebuild the walls of Jerusalem. Von dem Zeitpunkt an, wo der Erlass gegeben wurde, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. In 445 BC. Das geschah 445 vor Christus. From that day. Von diesem Tag an. 490 years later. 490 Jahre später. All that God had promised to Israel will be fulfilled. In diesen 490 Jahren wird dann alles, was Gott Israel versprochen hat, erfüllt. Atonement will be made. Es wird in dieser Zeit eine Sühnung stattfinden. Messiah will come back. Der Messias wird kommen. And everlasting righteousness will fill the earth. Und eine ewige Gerechtigkeit wird die Erde erfüllen. But then it says this. Aber dann heißt es. But after 483 years. Aber nach 483 Jahren. Messiah will be killed. Wird der Messias umgebracht werden. So the clock stops. In dem Moment stoppt die Uhr. The countdown stopped. Der Countdown, er wird angehalten. Then it says that the Jerusalem will be destroyed. Das heißt, dass Jerusalem zerstört werden wird. And then it talks about the last 7 years of the countdown. Und dann spricht es aber von den letzten 7 Jahren dieses Timers, dieses Countdowns. That it will start again. Es wird wieder beginnen. When Israel makes a covenant with a world ruler. Die Zeit wird wieder beginnen zu laufen, wenn Israel einen Bund schließt mit einem Weltherrscher, for peace and security. Um da Frieden und Sicherheit zu haben. And then Daniel says, and in the middle of the 7 years, und dann sagt Daniel, inmitten dieser 7 Jahre, the ruler will turn against Israel, wird dieser Weltherrscher, mit dem sie erst einen Bund geschlossen haben, gegen Israel wenden, will go into the temple, sich da in den Tempel wird begeben, and declare himself to be God. Und von sich selbst behaupten, dass er Gott sei. Now in Matthew 24. In Matthäus Kapitel 24. Maybe I have it here. Jesus says this. Sagt Jesus Folgendes. I think I have it somewhere here. Slide 15. Slide 15. 14. Slide 14. This is what Jesus says. When you see the abomination of desolation, that means when someone goes into the temple and declares himself God. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung seht, das heißt, dass jemand da in den Tempel tritt und sich selbst als Gott darstellt. Which was spoken of through the prophet Daniel. Und davon wurde ja bereits von dem Propheten Daniel gesprochen. Then get out of Judea, flee to the mountains. Dann seht zu, dass er aus Judäa rauskommt und in die Berge flieht. This is Revelation 6 through 19. Und das ist jetzt Offenbarung 6 bis 19. And John talks about this in Revelation 13. Und Johannes spricht davon in der Offenbarung Kapitel 13 and 14, the Antichrist. Und 14. So er spricht vom Antichristen. We are sure we're talking about a 7-year period here. Also sind wir sicher, dass wir von dieser 7-jährigen Periode sprechen können. That's to come. Die da kommen wird. But here's my twist on this. Und jetzt kommt mir mein Punkt dazu. I don't believe that there's an apostasy coming. Ich glaube nicht, dass es da einen Abfall geben wird. you can look around the world at all that God's doing. Du kannst auf das schauen, was Gott da macht. I believe that there's a departure coming. Ja, ich glaube, dass vielmehr da ein Verlassen. Ein Verlassen, der stattfinden wird. See, I speak German too. Ja. If you go to Google and you put Christianity on the incline. Wenn du einfach in Google hineinschaust und schaust praktisch, dass Google, dann nicht Google, dass die Christen einen Zuwachs haben. You will see, they say that the church is growing everywhere. It's the fastest growing religion in the world right now. Zu sehen, dass die Christen die am stärksten wachsende Religion sind. It's the fastest growing religion in the world. Die am stärksten wachsende Religion. It's not Islam, that's not true. Nicht der Islam. It's the church, it's Christianity. Die Religion oder der Glaube, der am stärksten wächst, ist das Christentum. We are adding 80,000 people a day to the church around the world. 80,000 Menschen pro Tag werden der Gemeinde hinzugefügt, jeden Tag. The Muslims are adding 71,000. Bei den Muslimen sind das 71,000. We are increasing and when you turn to Christianity, I mean it's these people are, it's a genuine experience. It has to be. Why would you become a Christian? Und wenn sich jemand Christus zuwendet und Christ wird, das ist echt praktisch. Warum sollte sich jemand das nur für sich machen? For the most part. And then they'll tell you it's going everywhere around the world except Western Europe. Und dann kann man sehen in diesen Statistiken, dass es in der ganzen Welt stattfindet, außer in Westeuropa. This is where God has put us. Da hat uns Gott hingestellt. I'd like to just challenge us all. Ich möchte uns alle einfach herausfordern. Pray this prayer. Und betet dieses Gebet. Lord, Herr, bring someone to me that's hungry for you. Bring jemand zu mir, jemand der einfach hungrig nach dir ist. I've been evangelizing here for 29 years. Seit 29 Jahren evangelisiere ich hier. It's like banging your head against a concrete wall. Das ist wie wenn man deinen Kopf gegen einen Betonklotz stößt. I've been banging my head for years. Seit Jahren klopfe ich. It almost gets discouraging. Es wird langsam entmutigend. But let's pray this prayer. Aber lass uns das Gebet beten. If possible, every day. Es ist doch jeden Tag möglich. Lord, I'm waiting. Herr, ich warte. Bring someone to me. Bring jemand zu mir. Who's hungry for you? Der hungrig ist nach dir. Because these are going to be the people that are going to be our joy when the Lord returns. Denn das werden diese Leute sein, die unsere Freude sind, wenn der Herr wiederkehrt. And one other thing. Und noch eine Sache. Pray for the persecuted church. Betet für die verfolgte Gemeinde. So that they are also your joy. Dass sie auch eure Freude sind. Because you can be sure that Jesus is going to go to them first. Denn wir werden sicher sein, dass Jesus zu ihnen zuerst gehen wird. He is going to love them. Er wird sie lieben. He is going to pour out unto the least. He's going to embrace them. Er wird seine Liebe ausgießen über den Geringsten. And when we see this, und wenn wir das dann sehen, we will be so happy. Ja, wenn wir so froh sein, that we were praying for these dass people. Wir für sie gebetet haben. As Jesus pours his love on them and they are out of their minds with joy. Wenn Jesus seine Liebe einfach über sie ergießt und sie einfach völlig außer sich vor Freude sind. These people are forced into mines. Diese Leute werden hineingezwungen, in Minen zu arbeiten. They have to crawl down meters and meters into the earth through cracks. Und sie müssen da irgendwie in Erdspalten da runterkriechen, um da irgendwas herauszuholen. No ladders. Ohne irgendwelches Licht. They die all the time. Und sie sterben da jederzeit. They are the apple of God's eye. Und doch sind sie Gottes Augapfel. And when we are raptured. Und wenn wir da entrückt werden, in einem Augenblick. And we see all these people from the earth. Und wir dann all die Menschen sehen werden von der Erde. Harvested from the four corners. Die da geerntet werden von allen Ecken der Erde. We will be so happy. Dann werden wir so froh sein. That somebody came with us. Dass jemand mit uns kam. And we'll be so happy for the people we prayed for. Und wir werden so glücklich sein für die Menschen, für die wir gebetet haben. So just to close. Um einfach abzuschließen. Is there anything in your life that you'd be disappointed about? Gibt es etwas in deinem Leben, worüber du irgendwie ein bisschen enttäuscht bist? If the Lord came today, wenn der Herr heute kommen würde? Last thought, and then Mary will come up. Letzter Gedanke, damit die Mary kommen. Sanctify your family. Heiligt eure Familien. Lot sanctified his family. Der Lot hat seine Familie geheiligt. But his wife turned back. Aber seine Frau, sie wandte sich zurück. Noah sanctified his family. Noah heiligte seine Familie. In the Passover, in Exodus, everyone could sanctify their family. Im Pessach, im zweiten Buch Mose konnte jeder seine Familie when the heiligen. Angel of death passed by. Und der Todesengel ging am dem Haus vorüber. Rahab sanctified her family. Rahab hat ihre Familie geheiligt. 1 Corinthians 7, Paul said, the believing wife or husband will sanctify their family. im 1. Korinther Kapitel 7, die gläubige Frau heiligt ihre Familie. In Acts chapter 16. Apostelgeschichte 16. What must I do to be saved, said the jailer. Und da sagt der Gefängniswächter, was muss ich tun, um errettet zu werden? Believe on the Lord Jesus Christ and you and your family will be saved. Die Antwort war, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein ganzer Haushalt, deine Familie wird errettet werden. You can't force someone who doesn't want to believe. Du kannst nicht jemanden zwingen, der nicht glauben möchte, but you can sanctify those who do. Aber du kannst die heiligen, die sehr wohl glauben wollen. Let's be strong this year. Stark sein diesen Let's be Jahr. Courageous. Lass uns mutig sein. Let's be ready. Und lass uns bereit sein. And if he doesn't come back, und wenn er noch nicht wiederkommt, maybe the cellar will be finished by Christmas. Ist dann der Keller fertig. Who knows? Amen. Wer weiß? Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for this day. Vater im Himmel, danke für diesen Tag. Thank you that you're coming. Jesus is coming. Danke, dass du kommst und dass Jesus kommt. Thank you that we can pour our heart out. Danke, dass unser Herz ausschütten können. And we can join hands with all those who are burning for you on this earth. Wir können Arm in Arm einfach gehen mit all denen, die für dich einfach brennend sind hier auf Erden. We pray for Western Europe today. Wir beten für Westeuropa. This is our continent, Lord. Das ist unser Kontinent. Maybe there's somebody here tonight you've never given your life to Jesus. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du bist jemand, die noch nie das Leben Jesus gegeben hat. If he came back today, wenn er heute wieder käme, would you be left behind? Würdest du da zurückbleiben? Jesus died on the cross. Jesus starb am Kreuz. The Bible says, whoever receives him, und wer auch immer ihn empfängt, he would give the authority to become a child of God. Und den gibt er das Recht, die Autorität, ein Kind Gottes zu he werden. He died on the cross in our place because he loves us. Er starb am Kreuz an unserer Stelle, weil er uns liebt. Pray a short prayer with me. Bete ein kurzes Gebet mit mir. Dear God, lieber Gott, forgive me. Vergib mir. Of all the wrong things I've done. All diese verkehrten Dinge, die ich getan habe. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to be a Christian. Ich möchte Christ sein. A real Christian. Ein echter Christ. An authentic Christian. Ganz authentisch, wirklich. I want to be a follower of Jesus. Ich möchte ein Nachfolger Christi sein. Forgive me. Bitte vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Come into my life. Und komm in mein Leben. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. I would like that we go into little groups of two or three and pray for the following things. Ich möchte, dass wir uns zusammentun, so kleine Gruppen, zwei bis drei, und um folgende Dinge beten. Let's pray for Israel. Dass wir beten für Israel. Because we heard. Weil wir haben gehört. That God will judge us, nations, according to their attitude towards Israel. Dass Gott uns, die Nationen, richten wird, gemäß dessen, wie wir gegenüber Israel uns verhalten haben oder gestanden sind. And let's sind. Pray that Austria, the heart of the Austrians, will change towards the Jew and towards Israel. Lass uns auch beten, dass das Herz Österreichs und die Herzen der Österreicher sich gegenüber Israel und den Juden ändert. Because we want to align ourselves according to the word to be able to receive a blessing. Wir wollen einfach in Übereinstimmung sein mit dem Wort, auf das wir in der Lage sind, auch den Segen zu empfangen. And God says, don't touch the apple of my eye, which is Israel. Und der Herr sagt, rührt in meinen Augapfel nicht an, und das ist Israel. So maybe there needs even to be repentance. Und vielleicht muss der gar einfach eine Buße sein. And then let's pray for our brothers and sisters in Pakistan. Lass uns auch beten für unsere Brüder und Schwestern in Pakistan. Who are persecuted. Die verfolgt sind. One pastor was just killed recently by Muslims there. Es gibt einen Pastor, der vor kurzem umgebracht wurde von Muslims. And let's pray for healing. Und beten wir auch für Heilung. For each other. Füreinander. Okay. And we have a praise report tonight. Wir haben auch. We had prayer before church, and Michi Stienauer had Tinnitus. Der Michi Stienauer hatte Tinnitus. And so we laid hands on him and prayed for him. By the end of the prayer, it was gone. Und am Ende des Gebets war es weg. So God is good, Gott and He's gut. Here to heal. So let's. Be bold and let's pray for one another's healing. Lass uns einfach okay? Mutig sein und füreinander beten.